Einheit 8. B. Übung 1a. Frau Neumann, könnten Sie mir kurz helfen? Ja, gerne. Was gibt es? Dieser Fotokopierer ist neu für mich. Können Sie mir erklären, wie er funktioniert? Natürlich. Sehen Sie, hier ist die Starttaste. Wenn man sie drückt, leuchtet das Display auf. Jetzt geben Sie Ihre Codenummer ein. Schon gemacht. So, und nun können Sie alle weiteren Informationen auf dem Display lesen. Dann ist ja alles ganz einfach. Manchmal gibt es Papierstau. Wenn das passiert, rufen Sie mich einfach. Das mache ich. Vielen Dank, Frau Neumann. Frau Neumann, jetzt brauche ich noch einmal Ihre Hilfe. Einen Moment. Ich muss das hier erst noch fertig machen. So, was gibt es? Der Drucker hat einen Papierstau. Okay. Hier auf dem Display wird angezeigt, wo man das Papier entfernen muss.